Transparenz für die Ohren. Aufnahme läuft. So, 2.12.21.17 Beginn der heutigen Sitzung der AGÖA. Ja, erstmal begrüße ich alle, die zahlreich hier erschienen sind. Und dann fangen wir am besten gleich an. Gäste haben wir heute keine, glaube ich. Tagesordnung wird genehmigt, denke ich, oder? Ja. Genehmigung des letzten Protokolls, hat da mal einer reingeschaut? Also ja. Mitglieder zu oder Abgänge, möchte jemand Mitglied werden? Möchte jemand nicht mehr Mitglied sein? Ist nicht der Fall. Bericht aus der Fraktion, haben wir nichts bekommen, stelle ich fest. Dann gehen wir direkt zu den Teamberichten. Erledigt war der Kaufnix-Tag. Der Beitrag ist am 28. war der, glaube ich, schon raus, ne, Vaku? 27. und 28. ja. Könnt ihr mich hören? Ja. Leonie anscheinend nicht, die ist. Na ja, gut, okay. Im Pad ist sie. Ja, Bundestag, Bundesrat, vielleicht hat da mal einer reingeschaut. Ich habe einen Text geschrieben, wollte von Frank Herrmann noch was dazu bekommen. Ich habe von ihm einen Teil aus seiner PM mit reingesetzt, hatte bei ihm angefragt über den Markus Drenger und mit ihm selbst auch letzte Woche gesprochen und habe aber jetzt noch nichts weiter gehört, ob wir das so machen wollen oder nicht. Wenn der Frank sich nicht melden sollte, denke ich mal, kann man den Beitrag auch ohne den Teil nehmen. Vielleicht habt ihr Lust, euch den die nächsten Tage ja mal anzuschauen. Dann haben wir als nächstes Punkt die... Warte mal eben. Du bist gerade aus dem Mumble geflogen und das Letzte, was ich von dir gehört habe, war noch zum Kaufnix-Tag. Und dann nichts mehr? Nee, dann war Stille. Also bei mir nicht, ich habe alles gehört. Echt? Ja, ist komisch. Trollig. Also ich hab eben auch mal gesehen, dass der Server kurz bei mir weg war, aber ja, ich weiß auch nicht. Also merkwürdig. Ja, wir hatten gerade kurz für dich dann nochmal über Hogesa gesprochen, dass die Leonie den Beitrag hier schreiben möchte, dass der aber, so wie ich vermute, noch nicht ganz fertig ist. Dann hatte ich darüber gesprochen, dass ich diesen Beitrag Bundestag, Bundesrat, Änderung der Flüchtlingsunterbringung im Prinzip geschrieben habe. Er ist nicht lektoriert. Und den Teil von Frank Herrmann habe ich erstmal einfach nur seinen letzten PM-Text mit reingesetzt, wollte da mit ihm eigentlich drüber sprechen, habe aber jetzt noch nichts wieder von ihm gehört. Ich hatte mit dem Markus Drenger geschrieben, seinem Referenten, und ihn letzte Woche angerufen. Wenn das so jetzt nicht käme, denke ich mal, könnte man den Beitrag auch ohne den Teil nehmen. Würde euch nur bitten, dass ihr euch den vielleicht anschaut, vielleicht ein, zwei Anmerkungen noch dazu macht. Dann hatten wir die MK142. Ich habe den Christos nochmal angeschrieben, habe leider immer noch nichts bekommen. Auch da bleibe ich dran. Zeile 80, der nächste Beitrag Landtag intern. Vaku, das hattest du schon promotet, meine ich, ne? Das lief schon. Nein, ich hatte euch das nur über die Liste geschickt zum Lektorieren. Wenn das passiert ist, ich habe jetzt auch nicht mehr reingeguckt, dann könnten wir den ja auf den Blog packen. Ich guck mal eben rein. Sieht immer noch eigentlich so ähnlich aus, wie er wohl gewesen ist. Also ich hatte mir den durchgelesen, ich hatte jetzt nichts gefunden, was man da hätte machen müssen, aber vielleicht kann da ja noch einer reinschauen. So, dann hatten wir Lieb und der Maulkorb. Das hatten wir verschoben. Du hattest geschrieben, dass das am 11.12. im Prinzip im Landtag erst drankommt und wir das dann erst machen wollen. Ne? Das ist richtig so. Ja. Hat ja. Einer das, den Paddling? Wir hatten ursprünglich mal geplant, etwas zu schreiben, bevor das im Innenausschuss besprochen wird. Das war ja schon mal im Innenausschuss angesagt. Das bevor ist uns nicht gelungen. Danach haben wir den Text umgeschrieben für einen Danach-Text. Jetzt wäre halt eigentlich denke ich, hübscher, wenn wir wieder diesen Davortext nehmen. Also sind ja nur ein paar Formulierungen zu ändern. Und das halt auch tatsächlich dann vor dem nächsten Donnerstag, also Donnerstag in einer Woche rausschicken. Ja, finde ich auch. Und ich weiß nicht, ob das dann eine PM werden soll oder einfach nur ein Blogbeitrag. In dem Fall würde ich sagen, weil das ein bisschen provokant ist, könnte man das durchaus als PM rausschicken. Ja, ich fand den Text damals gut. Also ich finde auch, das könnte man so machen. Sollen wir das dann mal so eintragen? Können wir. Wäre halt dann nur eine zeitliche Absprache, weil PMs schicken können momentan ja auch nur wenige und ich denke, das würde dann am Paket kleben bleiben. Bernd ist ja noch nicht funktionstüchtig. Was denn? Eine PM rauszuschicken? Ja, kriege ich hin. Vako, hast du denn den alten Text noch? Hast du den irgendwo abgespeichert oder gehst du einfach dann in den Versionen rückwärts oder schreibst du den dann nochmal um? Ich würde mir morgen das aus der alten Version rausholen, das nochmal umschreiben, dann poste ich das nochmal. Dann können wir das ja übers Wochenende uns alle nochmal ansehen. Ja, wann müsste die dann raus, die PM, sinnvollerweise, wenn am Donnerstag die Sache läuft im Innenausschuss? Dienstag, oder? Reicht, Dienstag reicht, oder? Ja. Ich habe jetzt nichts verstanden. Ja, würde ich sagen, Dienstag oder Mittwoch. Nee, warte mal, Mittwoch ist schon zu spät. Nee, 11. ist das, ne? Ja. Ja, lass uns lieber den Dienstag Nachmittag anpeilen, falls irgendwie noch neue Infos gibt. Ich kann ja dann mit Frank nochmal telefonieren. Und wenn alles irgendwie zusammenbricht, dann haben wir sie zumindest Mittwoch fertig. Ja, schon ganz gut. Also allerspätestens Mittwochmorgen. Ja, hab das mal so reingeschrieben. Ja. So, dann hatten wir als nächstes Weihnachten statt Angst. Da waren wir uns nicht ganz einig in der letzten Woche, wie wir das so finden oder was wir da so machen wollen. Wir hatten überlegt, selbst was zu machen oder nicht. Und Maya hat, glaube ich, eingewendet, dass vor Weihnachten da eigentlich ja nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Das, glaube ich, hatten wir eigentlich doch alle so gesehen. Und wir wollten dann wohl das nehmen, was vom Bund kommt. Habe ich das so richtig noch im Kopf, oder? Ja, ich habe aber vom Bund jetzt nichts mehr gehört. Also ich habe auch nochmal auf die Seite geguckt, da hat sich auch nichts getan. Ich glaube, das wird irgendwie entweder im Sande verlaufen oder halt lokal irgendwo aufgegriffen. Traditionell haben es die Hessen immer relativ groß gemacht. Ich weiß nicht, wie da irgendwie was da so läuft. Ja, Frankfurt oder so, ne? Ja. Ja, wir können ja einfach nochmal die Augen offen halten, ob da irgendwo was ist. Also ich persönlich wüsste nicht, was man da machen soll, aber vielleicht kriegt ja einer von uns was mit. So, da kämen wir schon direkt noch was, ja? Ich hatte eben einen Anruf vom Westfälischen Anzeiger bezüglich der Fraktion in Unna. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber da sind zwei Piraten in der Fraktion, die Heike Palm und der Christopher Lessner, ich weiß nicht mehr genau, den Namen kenne ich nicht, kenne auch den Christopher nicht. Und die Heike Palm hat die gemeinsame Fraktion verlassen. So, die sind aber beide noch Piraten und der Typ vom Westfälischen Anzeiger wollte halt von mir wissen, wie ich dazu stehe oder ob es da irgendwie Sanktionen geplant sind oder was auch immer. Ich habe dem jetzt irgendwie gesagt, ich würde mich da nochmal mit den betreffenden Personen in Verbindung setzen. Mache ich morgen früh und würde mich dann bei ihm zurückmelden. Ich denke aber nicht, dass ich da irgendwas zu abgebe. Also ich hatte mit dem Journalisten da kurz gequatscht und er sagte mir, das wäre immer mal wieder vorgekommen, auch bei den Linken letztes Jahr zum Beispiel. Da hat der Landesvorstand wohl irgendwie versucht zu mediieren und die Leute irgendwie an einen Tisch zu holen. Das hat nicht geklappt und dann haben die halt parallel zueinander ihre Einzelmandate im Rat weitergeführt und ja, da im Rat dann noch lustig rumdiskutiert und konnten sich auf den Tod nicht ausstehen. Ich werde jetzt beide morgen anrufen, also sowohl die Heike als auch den Christoph, und die beide darum bitten, dass die, um jetzt nicht noch mehr Schaden anzurichten, sich aus dem Weg gehen und wenn möglich jeglichen Konflikten aus dem Weg gehen. Also das heißt, dann sollen sie halt jetzt erstmal nicht miteinander reden und jeder ihre Ratsarbeit fortführen. Aber es muss halt nicht sein, dass sie innerhalb des Rats ja da noch irgendwie zum Thema wird und die anderen Leute belästigt. Doch, Uwe, die Heike hatte mich darüber informiert letzte Woche. Sie konnte mir nur damals noch nicht den den Zeitpunkt nennen. Und heute schlug das dann halt per Telefon bei mir auf und ich war da schon vorbereitet. Also ich hatte auch mit Heike schon gesprochen, nur eben nicht mit diesem Christoph, weil ich da den Mann nicht hatte und ja auch dachte irgendwie, die kriegen das da irgendwie vor Ort schon irgendwie alleine geregelt. Und wenn nicht, dann hätte sich mal Heike bei mir nochmal gemeldet. Der Christoph hat mir auf die Mailbox gesprochen, war sehr ungehalten und war sehr sauer und ich denke mal, morgen hat er sich wieder ein bisschen beruhigt und dann rede ich mal in Ruhe mit dem. Das war nur zur Info. Also du meinst, es ist nichts, wo wir proaktiv irgendwie was machen, sondern eher, wenn einer das anspricht. Genau, das sehe ich so, ja. Dann war ich gestern auf einem Stammtisch in Köln. Die haben ja in der Bezirksvertretung Köln-Stadt diesen Cannabis-Antrag gestellt mit den Grünen zusammen. Und ich würde im Anschluss in die Sitzung gerne mal mit euch überlegen, wie wir das Thema auf Landesebene belegen können, besetzen können. Die Fraktion macht ja zum Thema Grasperin, schlägt die gerade groß auf. Und ich finde, wir sollten das halt unterstützen, damit die Grünen uns das auf Landesebene nicht vom Brot nehmen. Das ist echt wichtig, dass wir da jetzt auch auf Landesebene punkten und von uns reden machen. Ja, finde ich gut. Also doch, klar. Schlebt ihr da schon irgendwas vor oder im Prinzip thematisch einfach an die Grasperin-Kampagne mit ranhängen und mitveröffentlichen, so mit eigenen Statements? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da recht unkonventionelle Sachen auch machen können. Auch nicht unbedingt nur seitens der Presse und ÖA, sondern also mir kam gestern die Idee, ich habe es aber leider nicht hinbekommen, weil keiner Blättchen und Tabak dabei hatte. Ich wollte halt ein Kiffers-Selfie machen. Ja, ich denke, man könnte sowas halt eben auch medial so ein bisschen vorbereiten und Aktionen planen, die in irgendeiner Form das Thema aufgreifen, vielleicht auch ein bisschen polarisierender sind, so nach dem Motto, wir haben dann einfach mal einen Cannabis-Club aufgemacht. Das kam mir dann in den Sinn, dass man einen Infostand macht, wo man Raucherzubehör auslegt, solche Sachen. Ne, dass man halt eben da ein bisschen von sich reden macht und das halt eben NRW-weit. Nur, dass ich ganz kurz in mich einmische. Es gibt ja ab heute, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, ist der Grasperin Twitter-Account online. Wir werden das auch morgen auf dem Bundes-Facebook veröffentlichen und so weiter. Das wäre halt super, wenn man das auch vielleicht hier als allererste kleine, winzig kleine Maßnahme auch auf die NRW-Facebook-Ding packen, auf Twitter promoten und so weiter, dass wir da ein bisschen die ganz erstes Ding, dass wir das gleich praktisch auf Twitter und so weiter besetzen. Da wäre es halt schön, wenn es so weit wie möglich, auch wenn der Account was postet, wenn ihr das auch retweeten würdet. Das wäre klasse. Dankeschön. Ja. Also Selfie-Aktion finde ich ein bisschen gruselig. Wie weit das Einzelne machen, ist dann sicher eine Frage der Schmerzgrenze, aber ich würde da auf keinen Fall irgendwie eine Aktion draus machen, wo man zu aufruft oder so, gerade jetzt unter dem Aspekt Medienkompetenz und das Internet vergisst nichts und so. Wäre ein bisschen blöd, wenn wir Piraten dann Leute dazu animieren, Fotos von sich zu verbreiten, die sie vielleicht nochmal böse verfolgen. Ja, und vielleicht auch nicht unbedingt vom Landesvorsitzenden. Ich würde es mir auch nicht wünschen. Ist natürlich das mit der Selbstverwirklichungsfreiheit so, aber... Wieso? Ich finde es gut. Ich fände also, da besser mit so einer Graspirin-Packung oder was auch immer. Also ich würde es nicht so machen, dass man dir das medial wieder hinten reindrehen kann, so nach dem Motto, guck mal, jetzt machen die das, was man nicht darf, sondern darauf hinweisen und so finde ich eigentlich pfiffiger. Ja, oder auch spielen mit diesem Gegensatz oder mit dieser Bigotterie, wie zwischen Hanf und Alkohol unterschieden wird oder so, also legale, illegale Drogen, was da so nicht stimmt. Wenn man jetzt nur so auf das Hey, Kiffen ist toll abzieht, dann ist das wieder so die Richtung, die wollen, dass wir alle kiffen, die wollen mehr Drogen, die wollen alles umsonst, hallo Dries, so auf die Schiene. Klar, da kann man alles ganz toll für argumentieren, warum wir eigentlich ein ganz vernünftiges Konzept haben, aber ich fürchte, das geht dann wieder völlig unter vor dieser tollen Bildsprache Piraten, Chaoten. Ja, also Graspirin hat natürlich auch diesen schönen Ansatz, dass es so ein bisschen verwechselbar ist, natürlich mit diesem Medikament, was viele Leute kennen. Gerade auch das medikamentöse THC ist ja auch ein Thema sicherlich, wo wir für eintreten, dass es da irgendwo vielleicht einfacher wird, dass es das irgendwie geben kann. Und damit lehnt man sich nicht so aus dem Fenster, wie mit wirklich der persönlichen Aussage, irgendwas zu konsumieren. Also stimme ich auch zu. Und ich sag mal, im schlimmsten Fall verklagt uns Bayer. Das wäre aber für uns der beste Fall, weil dann wird es halt publik alles. Das wäre geil. Genau, und dann kannst du auch auf die böse Industrie oder so. Das finde ich, ich finde das wesentlich besser als wirklich selber so mit Selfie und so. Ich finde das pfiffiger. Ich bin jetzt mal Advocatus Diaboli und sage, was ist eigentlich daran so schlimm, wenn wir sind dafür, dass das legalisiert wird. Und wenn unser Vorsitzender so ein Selfie postet, dann finde ich, dass gerade diese Diskussion, dass es so bigott ist, wäre dann interessant, wenn wir das aufgreifen. Und ich sehe da dran tatsächlich nichts Verwerfliches. Gerade in dem Zusammenhang, wenn wir wollen, dass es legalisiert wird. Und ich finde das jetzt, also diese Argumentation unendlich CDU, muss ich echt sagen. Ich bin jetzt echt ein bisschen entsetzt. Nee, da möchte ich widersprechen. Ich hatte letztens mal ein Gespräch, da ging es um zum Beispiel das BGE und darum, dass der Auftritt von Johannes Ponada das BGE gesprengt hat, weil die Leute gemeint haben, der will das nur für sich. Und bei solchen Aktionen hier sehe ich eine ähnliche Gefahr. Es ist ja so, wir wollen ja eine Öffentlichkeit erzeugen und wir wollen der Öffentlichkeit ja was mitteilen. Wenn die Öffentlichkeit das aber ganz anders versteht, als wir das gemeint haben, wenn das dann so aussieht, ja, die wollen ja nur ein bisschen kiffen oder so, haben wir ja eigentlich das Ziel nicht erreicht. Wir wollen ja im Prinzip sagen, das ist was Vernünftiges und das hat auch zum Beispiel wie bei Graspirin medizinischen Aspekt und so weiter. Wenn wir da einfach nur zeigen, einer hat sich da einen Bon gebaut oder was auch immer, ich glaube, das ist wirklich kontraproduktiv. Es kommt ja nicht darauf an, was wir damit sagen wollen, sondern was bei den anderen ankommt. Also ich sehe es momentan online so ganz klar, dass die Leute eine sehr differenzierte Diskussion führen, egal was wir da für Bilder drunter und drüber packen. Und ich finde, diese Diskussion geht in die richtige Richtung. Momentan wird das Thema auch auf unserer Facebook-Seite wirklich sehr, na klar gibt es immer wieder welche, die sagen, oh, da wollen welche kiffen, aber die meisten Leute wissen ganz genau, worum es geht und diskutieren sehr sachlich. Und ich finde, ab und zu so ein Aufregerbild rein, das steht uns sehr gut zu Gesicht. Ich sage nicht permanent Aufregerbilder, aber ich finde, darf nicht das zentrale Gestaltungsmerkmal einer Kampagne sein. Aber zusätzlich finde ich das absolut begrüßenswert. Absolut. Die Frage ist ja auch, wie Paki sich da jetzt präsentiert hätte oder wie man sowas machen würde. Ist da jetzt jemand, der da totale Coolness ausstrahlt mit seiner Fluppe oder ist da jemand, der ganz lustig weggedöst oder so? Das Letzte ist dann wieder stärker in die Richtung, was eben angesprochen ist. Ersteres wäre dann wieder in einer anderen Richtung ein bisschen bedenklich, insofern als dass wir ja nicht die sind, die Drogen ganz toll finden und unbedingt wollen, dass alle erkennen, wie toll Drogen sind, sondern halt in unserer generellen, ich weiß gar nicht mehr, es heißt jetzt glaube ich nicht nur Suchtpolitik, sondern auch noch irgendwas anderes, aber in diesem ganzen Themenfeld mit dem Umgang mit den Substanzen wollen wir ja jetzt nicht unbedingt dazu animieren, nur alles möglichst mal lockerer zu sehen und mehr zu konsumieren, sondern durchaus durchaus auch eine kritische Haltung fördern. Und da fände ich es dann wieder problematisch, coole Kiffbilder zu verbreiten, ebenso wie coole Saufbilder oder so. Und ja, also da ist es dann schwer, irgendwie einen gesunden Weg zu finden, der einem nicht verdreht wird und der den eigenen Ansprüchen dann auch noch standhält. Genau, also man könnte zum Beispiel aus Holland heraus, also wenn man jetzt irgendwie mal in Holland wäre und konsumiert es da, ich weiß zwar nicht mehr, ob das jetzt Ausländer noch dürfen, aber oder in Colorado oder sowas, ja, wenn da jetzt irgendwie einer wäre und würde sagen, hier darf ich das jetzt, warum darf ich das eigentlich nicht irgendwie 10 Meter weiter über die Grenze, obwohl wir in Europa sind oder aus Portugal oder so, ja, das wäre wieder noch ein anderer Effekt, aber sonst würde ich auch ein bisschen drauf schauen. Ihr könnt mir das gar nicht verbieten, so. können wir nicht, aber wir, ja, ich persönlich glaube, das wäre kontraproduktiv. Natürlich kann man das machen und du bist ja dein eigener Herr, aber nee. ich persönlich würde es öffentlichkeitsmäßig nicht machen wollen, sowas. Mal was anderes. Kiko, ich kann schon verstehen, da die Sorge, dass das nach hinten losgeht. Es hat immer mal wieder solche Aktionen gegeben, nicht nur von Piraten, auch von anderen Parteien. Und es wäre vielleicht sogar zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, so nach dem Motto, ah, jetzt haben sie in Köln irgendwie gerade mal einen Antrag eingereicht, jetzt fängt der Landesvorsitzende schon an zu kiffen in der Öffentlichkeit. Das kann durchaus passieren. Und wenn wir wirklich wollen, dass das Thema länger in der öffentlichen Wahrnehmung bleibt, dann sollten wir das vielleicht besser aufbauen. Also, dass wir mit kleineren Sachen und mit vielleicht erstmal anfänglich etwas zurückhaltender Bildsprache arbeiten. Ich habe halt gestern einen großen Artikel im Stern gelesen. Das Cover jetzt war, da steht Republik und Kifferrepublik Deutschland oder sowas, ich weiß nicht genau. Und dann fangen wir doch vielleicht einfach an mit dem Antrag Köln, den kann ja sicher einer besorgen und dann vielleicht mit von der Fraktion da und dann vielleicht ein Wort von dir dabei oder so, das fände ich wesentlich besser. Also ich fände, das wäre ja etwas, was wir an praktischer Politik schon eingebracht haben und das kann man natürlich dann auch mal auf der Landesseite bringen, das wäre ja dann so eine Art Pilot. Ja, wie gesagt, also lass uns die Ideen einfach mal aufschreiben und mal gegeneinander abwägen, was Sinn macht. Ich würde da auch, bevor wir irgendwas machen, gerne nochmal mit der Helena telefonieren, die ja das Campaigning für die Fraktion da macht. Und wir können als Partei nochmal so ein bisschen mehr auf die Kacke hauen als die Fraktion. Das dürfen wir da an der Stelle nicht vergessen. Zumal wir auch, ich sag mal, relativ großen Aufwand betreiben müssen, wenn wir überhaupt noch in die Wahrnehmung wollen, weil ich sehe also am Pressespiegel und an meinen Google Alerts, ja, wir können unten richtig geile Sachen machen und es landet trotzdem nicht in der Presse. Und insofern war meine Idee da eigentlich mehr so nicht, mich lächerlich zu machen, sondern eben was Umstrittenes zu machen, damit wir da wieder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommen. Ich meine, was dazu noch kommt, letztes Jahr oder im Frühjahr hatten wir in Düsseldorf zum Beispiel einen Antrag zur KMV zum Thema Social Cannabis Clubs und daraufhin war der Creon als der Kiffer von Düsseldorf in der Bild-Zeitung. Ne? Ja, weil wir genau diesen Antrag in unsere PM geschrieben haben als Beispiel für einen Wahlprogrammantrag. Also ich würde wirklich irgendwie sowas machen, wo wir das ein bisschen aufbauen. Also wenn du relativ fix mal in die Presse willst, glaube ich, dann wäre nächster Montag mit der Gegendemo gut. Beim Thema Kiffen weiß ich nicht. Also ich persönlich könnte mir eher denken, dass das schnell nach hinten losgeht, wenn man das falsch macht. Also ich würde sagen, die Anmerkung von Leonie und Uwe würde ich so teilen. Ich habe jetzt gerade mal unten in Zeile 102, weil da was zum Thema Cannabis Aspirin steht, auch dazu geschrieben. Ich finde zum Beispiel, wir könnten auch bestimmte Rechtsauffassungen mit vertreten, zum Beispiel wie das hier in diesem Artikel im Spiegel sogar, im Forum, sondern irgendwie, Moment. In der Polizeigewerkschaft oder irgendwie sowas, oder irgendwie so ein Verbund aus Polizisten und Juristen, die sich dazu aufrufen, dass die Politik da bewegt. Dann fände ich es schön, wenn ihr dazu irgendwie mal ein Pad aufmacht und die Sachen da sammelt, dass wir die vielleicht da einfach mal in so einen allgemeinen Beitrag basteln. Ja. Machen wir es auch. Also Initiativ von mehr als 122 Strafrechtsprofessoren. Also das ist schon, da kann man sich schon mal mit anschließen, genau gucken, wie die argumentieren und da auch so eine Argumentation dann durchaus mal mitnehmen. Wenn die jetzt nicht gegen irgendwas sonst spricht, was wir bei uns im Programm haben. Ja, das Gute bei der Sache ist auch, es ist ja jetzt nicht mega eilig. Das heißt, da können wir dann ja wirklich schauen, dass wir die Sachen zusammentragen und das dann auch mal ausarbeiten oder so. Ich habe die Sachen dem Abschnitt unter Thema Cannabis einfach mal in das Pad kopiert. Ich werde da auch mal ein bisschen sammeln und ein paar Infos, die ich hier zusammengesucht habe, reinkopieren. Das muss doch jetzt nicht alles in der Sitzung passieren. Das können wir auch jetzt die laufende Woche machen und dann in der nächsten nochmal besprechen. Ja, finde ich gut. Also ich denke, wenn wir das richtig anfangen, kann man da sicher was mitmachen. Wäre ich dann einverstanden, wenn ich dann in der Sitzung fortfahre und zu Presse, RT und so weiter wechsle? Ja. Hatten wir jetzt über 10 Jahre Algisch, Dingens gesprochen, was Zeile 97? 10 Jahre Hartz IV. Ich habe gesehen, das kommt unten, ist ja unten auch noch drin, also können wir unten drüber sprechen. Okay, dann nehme ich das hier oben raus. Gut, im Bereich Presse RT haben wir nichts, Social Media, Website NRW auch nicht. Doch. Ich denke, doch. Ja, ich wollte euch kurz einen Screenshot schicken, Momentchen. Heute den 2.12. Ich habe ja immer mal angeguckt, wenn ich mich um die Statistiken kümmern will. Und würde ich jetzt einfach machen. Jo. Momentchen. Ich werde die Sachen, also ich brauche noch einen Upload-Ort für die Statistiken, weil ich ganz gerne das über URLs ins Pad einfügen würde. Ich werde euch jetzt zeigen, was ich meine. Es dauert noch ein fixes Momentchen. Ist aber jetzt eine Notlösung, weil ich momentan jetzt keinen sinnvolleren Ort da habe. Wo es ruhig ist gerade, also es gab ja in Österreich diesen Fall, dass da bei einem Gemeinderat, der offensichtlich auch bei den Piraten ist, 2,5 Kilo Marihuana und andere Sachen noch gefunden worden sind. Nicht, dass sowas dann halt plötzlich ausgepackt wird und gesagt wird, die machen das ja nur, weil sie damit auch dealen oder irgendwie sowas. So, ich habe mal reingebiert in das Pad einen Screenshot von den letzten 5 Beiträgen. Das würde ich ganz gerne so einführen in der ÖA-Sitzung. Ich gucke, dass ich das auch noch für die anderen Accounts hinkriege. Das ist nicht viel Aufwand. Also ich muss einfach nur kurz einen Screenshot machen, den exportieren und hochladen. Und dann ins Pad kopieren. Jetzt habe ich das aktuell auf der Piraten-NRW-Seite hochgeladen, was ein bisschen blöd ist, weil dann liegt das da in dem Medienordner, wo eigentlich die Bilder drin liegen für Artikel und so weiter. Ja, unschön. Aber ich finde einen besseren Ort und dann mache ich das in Zukunft von woanders aus. Und ich finde auch von der Größe her kann man das einigermaßen lesen. Man sieht da so die Reichweiten von den einzelnen Posts. Und das ist doch recht auffällig, wie unterschiedlich die sind. Da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt, dass wir vielleicht hinbekommen, das Social Media Team so aufzubohren, dass einfach noch mehr Leute da sind und wir das auch als unsere, ich sag mal, neben der Pressearbeit als unsere zweitwichtigste Ausgabe wahrnehmen und eben auch das nicht so stiefmütterlich behandeln, weil im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, posten auf Facebook zum Beispiel nur ich und eventuell noch ein anderer unterschiedlicher Leute. Twitter ist gerade gar nicht, weil Bernd nicht da ist und wir sind hier, sag mal so 5 bis 10 Aktive, die alle twittern, alle irgendwie entweder auf Facebook, Google Plus oder sonst wo sind und ich würde da gerne alle auch dann mit in die Accounts reinholen, damit ich mich da nicht immer alleine drum kümmern muss. Ich würde auch viel lieber eigentlich dann lieber Social Media machen, als jetzt hier Presse. Ja. Das halte ich auch für sinnvoller, weil ich glaube, meine Vorstellung von Presse und eure gehen weit auseinander, aber irgendwie Social Media, das wäre eben mehr meins. Ja, gerne. Also ich, meiner Meinung nach ist Social Media momentan unsere wichtigste Außendarstellungsmöglichkeit. Gebe ich dir völlig recht, insofern wäre ich da, glaube ich, lieber da dabei. Gibt es diese Reichweitenanalysen oder so auch für die Website und so? Kann man das da auch messen oder für die Themen, die das auch jetzt melden können auch? Also was die Webseite angeht, sind wir natürlich ein wenig gegen Methoden, die Facebook verwendet. Wir haben so eine Art Plugin auf der Seite, die aber jetzt nicht viel misst, sondern nur die einmaligen Besucher. Alles andere ist ziemlich verpönt unter Piraten, was ich auch völlig in Ordnung finde. Also wir nutzen nicht irgendwelche Analyse-Tools oder so. Ich habe da einfache Statistiken, die bildhaft sind. Ich kann da gerne auch mal einen Screenshot von reinkopieren. Allerdings sieht man da beim Screenshot nicht, wie viele Aufrufe die einzelnen Posts haben. Da muss man wirklich dann, das ist so interaktiv, mit so kleinen Punkten, mit so einem Graphen. Warte, ich mach mal eben einen Shot. Ja, ich finde, es reicht ja völlig zu sehen, wenn ein Betrag gelaufen ist, wie viel tausend Leute sich den angucken oder wie viel hundert oder so. Also das muss nicht total in die Tiefe gehen. Ich habe früher auf einer kommerziellen Seite mal einen E-Tracker laufen lassen, der konnte wirklich alles. Aber das kann man natürlich auch so einstellen, dass er das nicht mehr kann. Nur sowas muss man nicht machen. Nur es reicht ja eigentlich, wenn man sehen kann, ein Beitrag über ein Thema, zum Beispiel, sage ich mal, hat jetzt 100 Zugriffe und der über ein anderes Thema hat, dann kann man eben gucken, dass man mehr auf die 1000 hinarbeitet als auf die 100. Ja, sieht man, muss halt nur eben in die Grafik selber reinklicken und dafür braucht man halt einen WordPress-Account im Blog. Moment. Also das sieht dann so aus. Moment. So. Und wenn du über diese Punkte in Zeile 114, wenn du über die Punkte drüber gehst mit der Maus, dann zeigt er dir halt die Anzahl der Besucher an. Jetzt gehe ich mal eben rein, um euch das so ein bisschen zu verdeutlichen, wie da unsere Besucherzahlen sind. Ja, das haben wir im Kompass auch so ähnlich, ja genau. So, der höchste Beitrag da, den du recht weit rechts siehst, der hatte am 26.11. 450 Aufrufe. Das war der... Das kann ich jetzt hier schon mal gar nicht sehen. Muss ich jetzt wieder auf die Seite vorne gucken, was war am 26. für Beiträge... Ja, die anderen haben halt alle so zwischen 100 und 300. Ja, ich finde bei so einer Sache halt wichtig, dass man sehen kann, A, welches Thema kommt zum Beispiel gut an? Ist es wirklich, wie wir oft meinen, Netzpolitik? Oder ist es jetzt, wenn Kiko sagt, vielleicht ist es ja auch wirklich Cannabis, was besser ankommt? Das kann man an sowas ja sehen. Dann kann man auch so ein bisschen sehen, welche Themen lohnen sich zu vertiefen, wobei man eine vergisst, die man sonst so hat und veröffentlichen möchte. Und bei welchen ist es halt so, wenn du vorher schon weißt, du hast eine absolut lahme Ente da drin, das interessiert keinen, muss man es entweder ganz anders schreiben oder anders aufziehen oder das vielleicht mit irgendwas kombinieren, dass es interessant wird. Also ich finde solche Sachen schon nicht unwichtig. Also der Peak am 26. war dieses, was passiert mit deinen Daten? Aber da kamen die, also der Post ist auch am 25. und du siehst am 25. davor noch, weiß ich nicht, die Hälfte ungefähr, weiß nicht, 300 oder was. Und am Tag drauf hat sich das dann nochmal richtig verbreitet. Das ist interessant, weil zum Beispiel das war auf dem Bundesaccount ein totaler Loser, dieses Thema. Ja. Aber auf dem NRW-Account ging es eigentlich. Was zum Beispiel heute unser Burner war, weil irgendwie fast 200 Mal geteilt und pipapo war der alternative Preis an den Herrn Snowden. Das ist zum Beispiel total, also was aber immer wieder festgestellt wird, das Wichtigste, das Thema ist maximal zweitrangig. Wenn wir ein geiles Visual dazu haben, dann, also wir hatten gestern zum Beispiel sowas, das haben wir von Netzpolitik übernommen, wo diese ganzen Politiker, also so eine Collage von lauter lachenden Politikern und so, da stand halt drunter, wir haben ihnen gesagt, Daten seien sicher. Da hatten wir dann 24.000 erreichte Leute auf einmal. Also alles steht und fällt mit den Visuals. Da müssen wir unbedingt was machen. Also müssen wir schauen, wie wir da auch unsere Kräfte bündeln, dass wir da wirklich, wirklich geniale, witzige Bilder entwerfen. Dann rockt es auch. Ja, da kann ich nur zustimmen. Das sehen wir am Kompassblog auch. Und wir sehen das auch, wenn wir irgendwie eine spezielle Grafik gemacht haben oder so, dass die Zugriffszahlen gleich ganz anders sind, weil man das natürlich über die Twitter-Accounts auch gut raushauen kann und die Leute teilweise dann einfach nur erstmal das Bild verbreiten und darüber dann wieder zu dem Artikel kommen. Also das stimmt schon. Und wenn wir können, sollten wir gucken, dass wir da halt zusammen mit Kreative NRW und so öfter auch was machen, was eben einzigartig ist bei uns, was die anderen nicht haben. Das denke ich mal, hilft auf jeden Fall. Wenn wir Beiträge haben, die nicht so total zeitkritisch sind, also die in 2 Tagen fertig sein müssen, kann man sowas ja auch vorab ein bisschen mit denen erarbeiten und dann gezielt die Sachen raushauen. Also ich persönlich bin auch der Ansicht, immer wenn man eine PM hat, muss man auch ein Bild mitliefern. Das müssten wir halt irgendwo stehen haben, dass die Leute das abrufen können oder, wenn es technisch drin ist, das mitschicken. Das sollten wir wirklich uns auch irgendwie angewöhnen. Ja, ich finde es auch ganz nett, wenn das ein bisschen was Einheitliches hat vom Design her. Also der Bundesaccount hatte ich weiß nicht, ob es noch die letzte Zeit ist, aber vor einer Weile mal massiv Bilder nachgelegt und dann halt über das Piratenlogo aber in der gleichen erkennbaren Form irgendwo untergebracht. Wenn man sowas dann griffbereit hat und sich nicht jedes Mal erst wieder einen Kopf machen muss, was bastel ich denn jetzt dafür, wie soll das denn vom Stil her aussehen und so, ist es auch nochmal eine Nummer leichter, denke ich, mal ein bisschen was auf Vorrat zu machen oder daneben fix einzustreuen. Wir sind sowieso dran, jetzt ist es halt einfach, momentan leben wir alle von der Hand in den Mund, aber wir versuchen es tatsächlich jetzt auch eine gewisse Art von Redaktionskalender zu erstellen. Also soll ja jetzt auch endlich das hat jedenfalls Secor und andere vom Bufo versprochen, dass wir jetzt einen Plan mit Themenmonaten erarbeiten. Dann können wir nämlich auch einen vernünftigen Redaktionsplan für die Social Medias erstellen. Und dann können wir auch im Vorrat und im Voraus kreativ werden, Brainstormings machen, Visuals entwickeln, Konzept aufeinander aufbauende Geschichten entwickeln. So ist es halt momentan nur, wenn wir was haben, ist gut, aber das ist momentan ein bisschen ein Zufall und das macht ja auf Dauer keinen Sinn. Aber das soll jetzt in den nächsten 1-2 Monaten ganz massiv angegangen werden, weil eben das Ding Social Media eins unserer wichtigsten Kanäle ist und es auch relativ wenig Geld kostet, da was zu machen. Ganz simpel. Wir müssen jetzt schauen, dass wir sparen. Da habe ich jetzt nochmal eine doofe Frage. Ich habe irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf, Vaku, du kannst mich da sicher korrigieren, es war irgendwie doch für den 6. oder so mal ein Treffen angesagt in der LGS. War das so? Ein ÖA-Treffen. Ja, ne? Ja, dann können wir doch, dann können wir doch über solche Sachen da vielleicht einfach nochmal sprechen. Gab es da nicht ein Doodle? Ja, gab's. Und ich meine, dass der 6. hat gewonnen, ne? Der 6. Ja, jetzt am Samstag, ne? Und genau. Dann dachte ich mir nämlich, dann kann man vielleicht darüber mal sprechen und wir überlegen mal, wie man das verteilen kann oder wie man die Daten in die einzelnen Accounts reinkriegt, dass wir dann zum Beispiel so eine Art Basistext haben und dann für die einzelnen, also bei Twitter brauche ich ja bloß 140 Zeichen, bei Facebook ein bisschen mehr, dass wir irgendwie so eine Art Grundbeitrag haben und der Rest wird dann halt einen Tick aufgeblasen oder was auch immer, dass wir das irgendwo festlegen können, dass es jetzt Thema des Tages und das geht dann in die verschiedenen Accounts oder was auch immer. Mhm. Könnte man ja eigentlich mal gucken, dass wir das dann vielleicht da mal skizzieren. Könnten wir das vielleicht dann skizzieren, wenn der Bufo irgendwie, weil ich würde schon gerne schauen, dass wir das bundesweit irgendwie geregelt kriegen und so. Das ist jetzt momentan angedacht. Das ist natürlich schön, wenn dann irgendwelche anderen KVs und LVs wieder ein eigenes Süppchen, aber wenn es jetzt irgendwie, idealerweise geht es ja mal darum, dass wir mit einer Stimme ein Thema gemeinsam beackern, dass es auch wirklich durch alle Sachen durchdringt. Also da würde ich bitten, dass wir da zumindest noch ein bisschen warten, was dann der Bufo uns dann präsentiert. Was meint ihr da dazu? Ja, ich finde, Brainstorming schadet nicht. Wir können das natürlich gerne mit denen kombinieren. Mich nervt, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist halt irgendwie das, genau das, wenn dann wieder jeder sein eigenes Ding durchmacht, dann funktioniert es halt nicht, dass wir irgendwie gemeinsam an der Lösung stricken. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wirklich dieses irgendwann mal hinkriegen, dass wir eine durchgängige Stimme hinbekommen. Aber ja klar, solange sie nicht da ist, macht sicherlich jetzt auch Sinn, dass wir hier brainstormen. Aber ich würde mir halt wünschen, dass wir jetzt nicht irgendwie hier eine eigene Lösung finden und dann kommt was anderes und sagen, ja, wir haben aber schon. Aber wir sehen wir ja dann, sobald da was da ist. Wir sind total flexibel. Das kriegen wir hin. Noch was zu dem Thema oder sollen wir weitergehen? Also ich habe jetzt nichts mehr. Ich würde das aber gerne jetzt, wie gesagt, mit der Upload-Situation für die Social-Media-Statistiken weiter vorbereiten. Vielleicht habe ich da bis Samstag schon eine Lösung und dann hole ich einfach die Leute, die da Bock drauf haben, noch in die Accounts rein und gucke, dass wir da ein bisschen mehr Output haben. Weil im Moment ist es wirklich so, dass wir da nur die Sachen rausballern, die jetzt hier in der Sitzung besprochen werden. Das ist ja auch wichtig und gut. Aber ich denke, es passieren so viele Sachen auf der Welt gerade, wo man durchaus noch mehr unsere Follower oder Likes oder wie man es auch immer nennen mag, da noch mehr mitnehmen kann und eine höhere Verbreitung kriegt. Ja, finde ich auch. Oder dass wir zum Beispiel hinkriegen, wenn so eine Nummer passiert wie E.ON, sagt ganz überraschend, wir machen jetzt eine Good- und eine Bad-Bank, so in der Art. Und wir werden jetzt die weißen Ritter und den ganzen Dreck packen woanders hin. Dass man vielleicht da auch irgendwie dann was hat, wo man relativ fix drauf reagieren kann. Also die Jungs von den Grünen haben mich Twitter-mäßig geradezu geflutet mit Sachen dazu. Und sowas können wir sicher auch. Das ist ja dann was Aktuelles und dass wir da irgendwie auch einen Modus haben, dass wir da relativ schnell, zumindest mit irgendwie einem Statement oder so, über die Accounts gehen. Meinungen dazu? Ja, also gerade das E.ON-Thema habe ich am Sonntag gelesen und dachte, oh, das kommt dann morgen raus, soll man da schnell was machen? Da habe ich gedacht, das wird schon die Fraktion. Und tatsächlich war es so, dass die es auch gemacht haben, in Form zumindest von Kai, der auch in mehreren bundesweiten Sachen dann zitiert wurde sogar dazu. Das habe ich heute Morgen getwittert und dann auch den Bundesaccount darauf aufmerksam gemacht, zumindest den Twitter-Account. Und die haben es dann selber auch nochmal gebracht, weil das natürlich besser ist, als irgendwie dann so einen einzelnen Menschen zu retweeten und haben da auch eine Menge Retweets, glaube ich, gehabt. Vielleicht haben sie es auch auf Facebook gepackt. Also sobald wir natürlich irgendwo selber schon vorkommen, können wir finde ich, das immer verbreiten. Also das heißt, irgendwelche Pressesachen, wo wir mehr oder weniger positiv genannt sind, sollten wir immer mit allen offiziellen Accounts auch verbreiten. Und und sonst hätte man vielleicht was, ich sag mal wirklich, dann aber auch schon vom Vorstand des Landesverbandes dazu als Statement machen müssen. Ja, das meinte ich. Also das mit dem Kai habe ich gesehen, das fand ich auch gut. Nur halt haben die ja die Profi-Organisationen im Prinzip im Landtag dahinter, die haben das relativ fix hingekriegt. Nur bei solchen Themen wäre es halt so, dass wir vielleicht auch gucken, wie wir das schaffen, dass wir dazu dann zumindest was Kurzes oder so mit Paki oder Masch oder so drin haben können. Es muss ja nicht viel sein. Die anderen haben zum Teil ja auch nur ganz kurze Sachen rausgehauen, aber eben halt, dass sie präsent sind. Also auch das kann man sicher dann besprechen, wie wir sowas abwickeln könnten. Okay, ich persönlich würde dann gerne weitergehen im Text, wenn da keiner mehr was zu sagen möchte. Website NRW, es sei denn, Paki sagt, da habe ich auch noch was, haben wir jetzt nichts, dann... Ich habe mit dem Martin Zierot und mit dem Dennis irgendwie vereinbart, dass wir vor Weihnachten nochmal ein Meeting machen. Ich wollte dich, Maja, da auch noch kontaktieren, aber du warst ja jetzt die Tage nicht da. Ich guck mal, ob wir es schaffen. Also ich würde das Thema ganz gerne irgendwie jetzt wieder ein bisschen angehen. Ich meine jetzt das Thema Relaunch, ich gehe nicht mehr gerne auf die Seite, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich kann dieses Piratenkleid langsam nicht mehr sehen, das hängt mir total zum Hals raus. Ja, okay. Also ich habe das mal eingetragen, dass ihr euch da dran macht und du hältst uns einfach auf dem Laufenden, wenn es was geworden ist oder wie oder was. Ich denke mal, dieses Jahr wird die sicher nicht mehr fertig. Von daher ist das ja dann eher sowieso eine Art Planung oder so, die ihr dann durchgibt. Nee, angepeilt war irgendwann Frühjahr, Sommer 2015, das ist auf jeden Fall. Wir hatten auch mal irgendwann so ein Art Kickoff-Meeting, wo wir Ideen gesammelt haben. Maya hatte gesagt, sie will einen Bereich übernehmen. Der Daniel Sann ist jemand, der sich um die Darstellung des Programms kümmern will. Martin macht die Technik, Dennis will mit Programmierung und Grafik mit mir machen. Also da sind ein paar mehr Leute mit drin und die jetzt alle zu aktivieren und vor Weihnachten da noch einen gemeinsamen Termin zu finden, wird natürlich dementsprechend auch schwierig. Ja, da habe ich direkt noch eine praktische Frage. Wollt ihr dann im Prinzip was komplett neu basteln oder plant ihr dann eher, dass ihr also nicht so, wir nehmen jetzt was von einem anderen Landesverband, was uns total super gefällt oder so und basteln das um, sondern wirklich ganz neu machen? Also, soweit sind wir noch nicht. Es gibt ein paar WordPress-Themes, die Dennis und ich ins Auge gefasst haben. Letztendlich müssten wir aber, um die neu aufzubauen, die Seite, jetzt kein WordPress-Theme-Aktualisierung machen, sondern eben hingehen und eine zweite Instanz aufsetzen. Da brauchen wir dann eben auch Ressourcen aus der AG Technik, damit die uns erstmal einen neuen Server aufsetzen mit einer neuen WordPress-Instanz. Dann befüllen wir die Seite, bauen die auf, gestalten die und irgendwann wird es dann den Zeitpunkt geben, wo wir sagen, wir schalten die alte ab und wir melden die Domain auf die neue Adresse um. Ja, okay, alles klar. Dann würde ich weitergehen. Krähennest, Bufo-Sprechstunde. Vakuum, magst du da was zu sagen? Nein, ich habe nur reingepostet, was im Krähennest jetzt die Woche, also was wir da aufgenommen haben und was da drin ist. Okay, dann gehe ich einfach weiter. Wir haben Newsletter, scheitert an Manpower. Da hatten wir gesagt, wir wollten auch mal gucken, wenn der Bernd wieder da ist, ob wir das dann irgendwie gemeinsam umstylen. Ja, ich denke, der eilt jetzt nicht. Im Bereich Kompass, wir sind weiter am Wahlkampfheft Hamburg. Ich muss sagen, das läuft alles etwas schleppend. Die hatten jetzt auch gerade ihren durchaus sehr ergiebigen Parteitag. Ich hoffe, da kommen dann noch Infos, die wir damit reinbauen können. Dann ist das Geheimdienstheft noch in Arbeit und gerüchteweise werden wir vielleicht dann auch das Bremer Wahlkampfheft machen. Ja, kreative Flyer, Regionenanalyse, Monitoring steht nichts drin. Hat irgendeiner eine Info dazu? Das ist nicht der Fall. Dann wären wir bei Termine Aktionen. 8.12. rechte Pegida, die heißen jetzt Dügida, also Düsseldorfer. Angemeldet von einem Rechtsaußenmenschen der AfD und der KV Düsseldorf hat zusammen mit anderen jetzt eine Gegendemo. Sorry, natürlich, dass ich dich unterbreche, aber weil wir hatten ja letzte Woche besprochen, dass ich mich da, steht ja auch so im Patch, schlau mache. Ich habe dann nach der Sitzung letzte Woche jeden Tag bei der Polizei angerufen, gefragt, ob es schon eine Gegendemo angemeldet ist. Und als am Freitag immer noch keine angemeldet war, hab ich das einfach mal getan, weil man diese in Düsseldorf, ich weiß nicht, wie es sonst woanders ist, 48 Stunden einhalten muss, bevor man überhaupt dazu einladen kann, darf oder das in irgendeiner Form halt eben posten darf. Das haben wir dann, also Kreisverband Düsseldorf hat dann im Umlauf beschlossen, dass wir das halt eben anmelden und am Sonntag konnten wir das dann publik machen. Da gab es dann direkt Ärger. Und zwar hat sich der Herr Engstfeld von den Grünen wohl aufgeregt, hat erzählt, es gäbe ein riesengroßes Bündnis, was sich gerade finden würde und wir würden hier einen Alleingang machen und ja, da gab es also so ein bisschen Aufregung. Von dem großen Bündnis wussten wir aber auch gar nichts, also da waren wir nicht involviert. Da habe ich mich dann weiterhin schlau gemacht und dieses große Bündnis gefunden. Und Fakt ist also, dass wir jetzt als Piratenpartei nicht mehr Anmelder bzw. verantwortlich sind für die Demo, sondern wir haben uns auch diesem großen Bündnis angeschlossen. Ich habe da den Link Zeile 154 reingepostet. Das ist also ein Aufruf von Düsseldorfer Appell nennt sich das. Und diesem Aufruf haben sich ja die meisten etablierten Parteien, der Gewerkschaftsbund und da kommen sicherlich noch einige dazu angeschlossen und wir auch. Wir haben quasi unseren Demo-Termin abgegeben. Und ich weiß jetzt nicht, ich hatte mit Paki auch schon kurz drüber gesprochen, es macht wohl wenig Sinn, dass auch noch der Landesverband damit als Unterstützer drunter steht, weil es erstmal wirklich auch bei den anderen Parteien die Kreisverbände sind, die unterstützen, aber vielleicht könnt ihr trotzdem irgendwie oder können wir in der AGÖA dazu dem Thema noch irgendwas machen. Vielleicht im Nachhinein einen Bericht über die Demo und Gegendemo. Das was hoffentlich friedlich verläuft, nachdem ich heute im Polizeipräsidium war, wegen dieser ganzen Koordination, bin ich mit diesem Gefühl rausgegangen, dass auch der Polizei bewusst ist, dass das nicht unbedingt einfach wird nächsten Montag. Ja, Nachberichterstattung finde ich gut, ja. Das sollten wir machen. Sollen wir das dann so machen, dass wir einen Nachbericht erstmal NRW-weit posten und wir übernehmen das dann noch in Düsseldorf? Oder wie sollen wir das koordinieren? Also ich würde das so befürworten, aber ich bin ja Düsseldorfer. Ich glaube, Düsseldorf ist da nicht so und hat da jetzt kein Problem mit. Hattest du die Landtagsfraktion mal gefragt, dass die dazu auch am Landtag aufruft? Ja, ich habe mir die, ich werde mir die Fraktionssitzung morgen erst anhören. Das war wohl heute Thema in der Fraktionssitzung, wobei ich nicht weiß, weil unser Gespräch auf dem Polizeipräsidium war um 13.30 Uhr. Ich weiß jetzt nicht genau, was die beschlossen haben, welche Demo sie da unterstützen werden. Aber sie haben was gemacht, ja. Und ich habe ja auch an Verteiler geschrieben, hier an die Düsseldorfer MDLs, was heute rausgekommen ist bei dem Koordinationsgespräch. Da ist halt bisher auch noch kein Aufschrei gekommen. Also ich denke, dass die von sich aus auch was machen, aber dazu müsste ich mir die Fraktionssitzung morgen erstmal anhören. Brauchst du nicht. Hier ist ein Padlink, warte. Müsste da eigentlich drinstehen. In der Zukunft wäre es natürlich auch nett, wenn irgendeiner Lust hat, nächste Woche mit uns zu demonstrieren, wenn er dann einfach vorbeikommt oder ein paar mitbringt oder so. Da würden wir uns sicher freuen. Ja, wir haben ja auch immer noch diese hübsche Facebook-Seite, wo man sich anmelden kann. Und viel Werbung machen. Da unter sonstiges Top 7, 224. Ist das schon über die NRW oder Vernetzung Rheinland-Liste oder so gegangen? Vielleicht auch mal die Nachbar-KVs irgendwie stupsen, dass sie das gerne auch mal republizieren können? Ich habe es über die NRW-Liste geschickt, auch glaube ich direkt noch am Sonntag oder am Montag. Aber eben noch mit dem alten, also mit dem alten Status, dass wir da eine Demo angemeldet haben, ja, würde ich dann jetzt nochmal irgendwie auch ein Update zubringen. Also die haben abgestimmt in der Fraktionssitzung, die unterstützen die Gegendemo und dabei sein werden Daniel Schwertoso, Simone Moni, Frank, Joachim, Olli, Dirk, Daniel Dümmel und Kai. Das ist ja ganz ordentlich. Steht da. Ich hatte ja die Fraktion gefragt, ob die das mit diesem 1 Euro pro Minute machen, aber da steht jetzt nichts von da, ne? Nee. Frank hatte auch eine Spendenaktion vorgeschlagen. Joachim würde interessieren, wer am Montag auch hier sein kann. Nee, steht da nichts. Aber das könnte man eventuell auch noch im Nachgang machen. Oder eben jetzt bis dahin nochmal thematisieren. Weil wir ja erst im Nachgang wissen, wie lang war die Demo und dann kann man halt hingehen und sagen, hier, weiß nicht, 70 Minuten oder was, dann spendest du 70 Euro, ja, nein. Okay. Und der Witz ist ja, dass die Leute das vorher erfahren, dass die wissen, dass jede Minute, die da stehen, 1 Euro für irgendwas gespendet wird, was die eigentlich gar nicht wollen. So war es zumindest ursprünglich. Das andere ist auch nett, aber wenn man es vorher aufzieht, ist es natürlich nochmal witziger. Das Problem ist halt, dass man als Partei nicht spenden kann. Ja, also wir können jetzt nicht als Kreisverband irgendwie sowas beschließen. Auch eine Fraktion kann das nicht beschließen. Es könnten nur einzelne Mitglieder sagen, ich spende das und das. Gut, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt Thema unserer Sitzung hier heute. Ja, haben wir zu dem Thema der Demo dann noch was oder gehen wir weiter im Text? Ja, wir waren jetzt, glaube ich, noch nicht, haben wir jetzt gesagt, dass wir tatsächlich einen Nachbericht machen, der dann auf dem NRW-Blog veröffentlicht wird? Ja, habe ich sogar schon reingeschrieben. Okay, gut. Sorry, weil ich weg muss. Treffen wir uns jetzt am 6. oder nicht? Also ich bin da gebucht, ja. Vaku hatte das Doodle gemacht und ich würde da hingehen, wenn ich dann der Einzige bin, wäre doof. Nee, ich bin auch da. Also ich habe bis jetzt nichts anderes geplant. Hatten wir das nicht bei der letzten Sitzung abgesagt, das Treffen? Nein. Nee. Ist das noch dieses Frühstückstreffen? Also urzeitlich? Ich habe was von 14 Uhr im Kopf, aber. Denn hinterher sollten wir ja über den Weihnachtsmarkt, das war doch so, ne? So hatte ich es auch gedacht. Ach ja, ich habe immer noch 130 Wahlplakate, falls jemand was Hübsches für die Demo basteln will oder die generell bei mir abholen will. Ich guck mal gerade ins Pad, ich habe da nichts gefunden. Und da treffen wir uns in der LGS, oder? Das hast du gedacht, ja. Weiß denn einer noch die Uhrzeit? Also ich habe 14 Uhr im Kopf, aber anscheinend andere ja Frühstück. Nein, wenn, dann war es 14 Uhr. Ist ja vielleicht für Leto Frühstück, was weiß denn ich. Hat jemand nochmal das Doodle? Weil ich habe hier so viele Doodles also, offen. Und ganz ehrlich, ich meinte, wir hätten irgendwie letztes Mal gesagt, wir machen das nicht, weil... Ich glaube, wir haben es so ein bisschen mangels Rückmeldung versanden lassen, aber wenn jetzt so viele wollen, brauchen sie eigentlich nur noch jemanden, der einen Schlüssel hat. Ja, ich habe jetzt hier auch nochmal das Doodle, Moment. Ah, ich hab's. 5 Teilnehmer und heraus kam der 6. Ist die Frage, ob da jetzt von den Leuten, die hier im Raum sind, noch andere kommen würden. Ich würde kommen, aber nur wenn es halt wäre. 14 Uhr ginge, früher halt nicht. Ich weiß es noch nicht. Also gedudelt war 14 Uhr. Sollte machbar sein. Ja. Wie kommen wir da rein? Paki? Mit Paki? Ja, kümmere ich mich drum. Du hast da sicher auch einen Schlüssel, oder? Nö, ich muss mich da selber noch drum kümmern. Ich habe bis jetzt immer mich an andere dran gehängt. Musst du nicht Christoph mal Tempomären, nee, ich brauche eigentlich nur den Timmy anrufen. Der muss mir einen festen Code geben. Ja, genau, das stimmt, das geht ja. Einverstanden, wenn ich jetzt fortfahre? Ja, ich wollte nur sagen, weil irgendwie das jetzt ein bisschen hin und her ging, dann werde ich das morgen mit dem Protokoll nochmal über die Mailingliste schicken, dass wir uns also dann am 6. um 14 Uhr in der LGS treffen. Ach okay. Ja, wie sieht das mit den Gatekeepern oder arbeitenden Menschen da aus, dass man denen irgendwie nochmal kurz ankündigt? Vorher noch kurz abklären, dass da nichts anderes ist? Ja, müsste der Christopher ja wissen. Also ich weiß von nix, warte mal eben. Es gibt noch ein Treffen mit der AG Struktur, die läuft aber noch. Das ist frühestens am 14. oder gegebenenfalls im Januar, wir streiten uns da noch. Marco, ich habe eine Frage und zwar auf diesem Bündnis, auf dieser Bündnisseite, ja, da ist ein Hintergrundbild drauf, das ist der wahrscheinlich Alexanderplatz in St. Petersburg. Weißt du warum? Nein. Frag das doch mal, falls du da mit einem von den Leuten redest. Das hat auch nichts mit der Demo zu tun, weil auf dieser Seite gibt es keine eigene Seite für die Demo, sondern das ist einfach die Hauptseite von diesem Verein. Okay. Gut, gibt es dazu noch Wortmeldungen? Dann würde ich weitermachen. Innenministerkonferenz ist eingetragen worden. Gibt es dazu irgendwas zu sagen? Was wollen wir da machen? Einfach einen Termin raussuchen oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer das mal ursprünglich gepostet hatte. Ich habe nur die Termine jetzt einfach vom letzten Protokoll übernommen. Ich hatte das draufgesetzt, allerdings jetzt nicht mit dem Anspruch, dass da was zu gemacht werden muss, sondern nur, falls jemand aufgesprungen wäre und gesagt hätte, da wird doch das und das diskutiert, wo unsere Fraktion auch gerade dran ist oder KVXY. Ja, müssten wir dann mal reinschauen. Das zweite Thema, 10 Jahre Hartz IV, finde ich eigentlich interessant. Da hatten wir ja schon gesagt, dass wir da irgendwie was zu machen wollen. Ist schon in Arbeit, steht da. Ich habe angefangen, halt einen Blogpost zu schreiben. Deshalb habe ich das auch dahinter geschrieben, mit der Maya macht einen Beitrag. Oh ja, super. Finde ich cool. Ja, genau, das habe ich halt nur dahinter geschrieben, worauf jetzt da mein Fokus liegt und so. Okay. Ich habe mir das so ein bisschen mit Tränendrüse, hab da nicht gesehen, halt, ne? Da könnte man dann auch zum Beispiel gucken, ob man da nicht irgendein schönes Bild oder so verbastelt. Wenn das jetzt ja noch ein bisschen Zeit hat, ließe sich da sicher irgendwas machen. Dann müssen wir uns nur überlegen, wie das aussehen sollte und das dann designen lassen. Ja, also ich habe da halt jetzt angefangen, also mit dem Blogpost, so nach dem Motto, oder der erste Satz von dem Blogpost, den ich jetzt also angefangen habe, ist so, als ich meinen ersten Antrag auf ALG 2 ausfüllte, habe ich über den Formularen gesessen und geweint. Also so Tränendrüse. das so, ne? Und natürlich sollten wir da vielleicht irgendwie noch ein paar andere Beiträge machen. Vielleicht kann man ja irgendwie so eine Themenwoche machen, wenn wir 5 Beiträge oder so zusammenkriegen. Ja, ich hatte ja reingeschrieben, ich würde gerne was machen mit SPD-Hauen, weil ich das immer noch für den Untergang dieser Partei halte, diese Sache da erfunden zu haben. Ich finde das ganz übel. Das ist eigentlich das Schlimmste, was man hätte machen können, haben sie gemacht. Und das könnte man denen politisch ja auch nochmal reindrehen. Hat schon mal wer bei den Sozialpiraten angefragt? Also keine Ahnung, ob auf Bundesebene auch was gebastelt wird oder sonst schreiben die vielleicht auch gerne für uns was? Meines Wissens nicht. Das da flatterte zum Beispiel gerade in der TL. Hier stand jetzt auch noch im Pad, dass wir noch Menschen ansprechen wollten, die vielleicht Beiträge liefern könnten, wie Backschafter oder Mitläufer oder sowas. Jetzt ist die Kiko, glaube ich, schon weg, oder? Ja. Okay. Ja, okay, können wir sie ja einfach nochmal fragen, ob sie das macht. Ich twitter sie gleich nochmal an. Zu dem Thema noch was? Sonst, ja? Nee, gerade nicht. Das war egal. Achso, dann haben wir als nächstes stehen 17.01. Auszählung des ersten Basisentscheids des BEO. Ja, ist die Frage, machen wir da was vorher oder machen wir dann eher was hinterher? Hinterher, ne? Also da steht ja überhaupt erstmal noch in den Sternen, wo diese Auszählung stattfindet, wenn sie in NRW stattfindet, was dann hoffentlich irgendwie auch vorher noch publik wird, dann können wir ja im Prinzip, also oder nur dann müssen wir ja überhaupt irgendwas machen. Wenn es in Sachsen stattfindet, macht es wenig Sinn, denke ich. Ja, und dann so ein schönes Bild Maya als Auszählungsfee oder sowas. Genau. Ja. Wann soll das stattfinden? 17. Januar. Oh, ich glaube, da habe ich ganz dringend was zu tun. Sowas. Was macht das der Paki? Der kann das bestimmt auch. Nee, ich bringe meine Kinder mit. Mia macht das. Ja, genau. Okay. Da gibt es bestimmt ein vorgeschriebenes Mindestalter. Ja, in irgendeiner Satzung. Ja, 8. Hast du nicht auch Kinder in der Altersklasse? Ja klar, ich habe, was du brauchst. Ich habe ganz klein, dann habe ich 11, 13 und 40. Ja, siehst du, du deckst einfach alles ab, dann ist doch prima. Ja, da sind wir auch schon bei Sonstiges, steht nichts drin. Also hat da noch irgendeiner was? Ja, ich würde da halt jetzt dieses Ideenfindungspad nochmal rein posten zum Thema Cannabis. Ja, gut. Haben wir zwar eben schon besprochen, ist auch in dem Thema Cannabis Graspirin oben drin, aber einfach als Hinweis darauf, dass das noch offen ist für die nächste Sitzung. Und ich habe irgendwie hier noch so eine, was ist das mit dem Bundestag und Bundesrat? Da warst du, glaube ich, eben noch nicht da. Ich habe dazu ja mal, es gab eine Gesetzesänderung, dass die Flüchtlinge jetzt anders untergebracht werden dürfen, auch in Industriegebieten und so weiter, und dass man die baulichen Maßnahmen verändern darf. Da habe ich einen Text zugemacht und der Frank Herrmann hatte mir telefonisch zugesagt, er wird da noch was zu liefern. Das hat er noch nicht gemacht. Ich habe seinen Referenten Markus Drenger nochmal angesprochen und hoffe, da kommt was. Ich habe jetzt nur seine letzte PM noch mit reingesetzt als so kleine Gedankenstütze, dass man davon noch was einbauen kann. Aber wenn die nichts liefern, könnte man theoretisch den Basistext, den ich geschrieben habe, vielleicht nochmal kurz überarbeiten und lektorieren und sowas dann nehmen. Das ist nichts zeitkritisch, aber das könnte man halt zwischendurch mal machen, weil das Thema ist ja schon irgendwie aktuell. Darum ging es da. Ja, ich schreibe den Markus einfach mal an mit dem Padlink, dann soll er da mal reingucken, ob ihm da noch was einfällt. Ja, vielleicht haben die ja sonst einfach nur ein, zwei nette kleine Zitatsätze, das würde ja ausreichen, das kann man dann ja irgendwie da reinbasteln. Ja, und ansonsten die Frage, gibt's noch was, was wir besprechen möchten oder müssen? Sonst würde ich die Sitzung schließen. Ich höre nichts. Damit 22.28 Uhr, Ende der Sitzung. Herzlichen Dank an alle und freue mich auf nächste Woche, wenn es dann weitergeht. Danke dir. Jo, danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.